Stalingrad. In den letzten Oktobertagen 1942 wurde das Hauptquartier wieder in die Wolfschanze zurückverlegt. Sämtliche Unterredungen kreisten um die Kämpfe bei Stalingrad. Eines Morgens, mein Dienst hatte bereits angefangen, kam ich an Hitlers Räumen vorbei. Er frühstückte allein am Tisch. Bussmann, sein Diener, kam auf mich zu. »Ich solle Generaloberst Friedrich Paulus suchen«, sagte er mir. »Er soll sofort zum Chef kommen.« Ich vermutete Paulus bei Keitel, traf dort aber nur auf einige seiner Ordonnanzoffiziere. Wahrscheinlich sei er im Casino, meinten diese. Paulus hielt sich tatsächlich im Casino auf, und ich sprach zunächst einen seiner Adjutanten an. Er ließ mich zu Paulus vor. »Herr Generaloberst, würden Sie mir bitte folgen, der Führer erwartet Sie.« Es herrschten draußen längst Minusgrade. Paulus warf sich deshalb in seinen sehr langen Mantel. Anschließend brachte ich ihn zu Hitlers Arbeitsbunker. Bussmann hatte während des Gesprächs im Raum zu tun und bekam alles mit, ein Stenograf war nicht zugegen. Hitlers Diener und ich hatten ein gutes Verhältnis. Er kam zwischendurch immer mal wieder heraus und berichtete mir. Paulus hatte Hitler wohl zu überzeugen versucht, seine Truppen bis zur Armee von Generalfeldmarschall Ewald von Kleist zurückziehen zu dürfen, die sich im Kaukasus neu formierte. Hitler war zunächst dagegen, schien den Argumenten des Generaloberst aber dann doch irgendwann zu folgen, denn Bussmann kam zu mir gelaufen und flüsterte, »Paulus zieht sich zurück bis an den Kaukasus.« Da sich die Unterredung hingezogen hatte, begann die Mittagslage an diesem Tag erst gegen 12:30. Außer Keitel, Jodl und Paulus waren Göring, Admiral Erich Räder und ich glaube auch Karl Dönitz, Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine, Walter Warlimont, der Stellvertreter von Jodl und Zeitzler anwesend. Ich tat vor der Besprechungsbaracke noch bis 2 Uhr mittags Dienst, machte danach eine 2-stündige Pause und stellte fest, als ich um 16 Uhr wieder an meinen Platz zurückkehrte, dass die Besprechung noch immer im Gange war. Ab und zu erbat ein Teilnehmer ein Glas Wasser oder eine Kleinigkeit zu essen. Ich erfasste schnell, worum die Beratung vornehmlich kreiste. Es ging immer noch um Paulus' Rückzug bis zur Armee Kleist, und es hatten sich wohl 2 Lager gebildet. Göring vertrat die Ansicht, man könne die Wolga auf keinen Fall verlassen. Der Fluss müsse abgesperrt bleiben, um den Russen die Nachschubwege abzuschneiden. Ohne die Wolga komme kein Tropfen Öl vom Kaspischen Meer in den Norden. Dann sei die Lebensader Stalins abgeschnürt. Paulus dagegen begehrte die Erlaubnis, seine Stellungen, die die 6. Armee bei Stalingrad hielt, eines taktischen Rückzugs wegen zunächst aufzugeben. Er sah sich in ungesicherter Position und hatte große Verpflegungsprobleme. Görings Argument aber, Stalin von den Ölreserven des Kaspischen Meeres abzuschneiden und den Krieg voranzutreiben, gab den Ausschlag. Hitler schloss sich Görings Meinung an. »Paulus, Sie bleiben in Stalingrad!« Damit war das stundenlange Hin und Her beendet und das Schicksal der 6. Armee besiegelt. Paulus nahm die letztendliche Niederlage ohne große Gemütsregung hin. Er machte einen ernsten, aber keineswegs niedergeschlagenen Eindruck, als er unmittelbar nach der Lage an mir vorbei in sein Auto stieg, um zum Wehrmachtshauptquartier Mauerwald zurückzufahren. Es war das letzte Mal, dass ich Paulus sah. Am 7. November fuhren wir mit dem Führersonderzug nach München, damit Hitler am nächsten Tag seine alljährliche Rede zum Heldengedenktag im Löwenbräu-Keller halten konnte. Anschließend weilten wir einige Tage auf dem Berghof. Dort erreichte uns schließlich die Nachricht von der Einkesselung der 6. Armee. Hitler plante die Versorgung durch die Luft. Er verbot jegliche Ausbruchsversuche, die Stadt sei unter allen Umständen zu halten. Die Hiobsbotschaften von der Lage um Stalingrad zwangen ihn zur Rückkehr in die Wolfschanze. Ich weiß, dass viele Hitler nach Stalingrad als verändert wahrnahmen. Mir ist das nicht so ergangen. Ich konnte jedenfalls nach außen hin nichts feststellen, was mir als Wesensänderung aufgefallen wäre. Er schien mir weiterhin absolut überzeugt von dem, was er tat und vorhatte, selbstsicher und entscheidungsstark. Auch plötzlichen körperlichen Verfall vermochte ich nicht festzustellen. Die zitternde linke Hand, gealterte Gesichtszüge, das verbinde ich erst mit den allerletzten Wochen im Bunker. Aber ich kann auch da keinen Zeitpunkt ausmachen, von dem ab derartiges gewissermaßen von einem auf den anderen Tag festzustellen war. Wenn man mit jemandem täglich zusammen ist, bekommt man solche Entwicklungen nicht so eindrücklich mit. Sicher, es gab seit Stalingrad vielleicht vermehrt Momente der Einsamkeit, in denen sich Hitler allein und grüblerisch in sein Arbeitszimmer zurückgezogen hat, aber auf mich machte er weiterhin den Eindruck, der Alte zu sein. Einzig die Reisen nach Berlin wurden seltener, und Hitler stellte auch die abendlichen Filmvorführungen ein.